Doch Elisabeth, hab ich mit dir den schönsten Liebestraum geträumt. Es war im Mai, juhai, Elisabeth, da hat sich alles auf das Wörtchen Glück gereimt. Es war die Zeit, wo Herzen so begehrlich sind und schöne Mädels einfach unentbehrlich sind. Im grünen Klee, juhe, Elisabeth, da sangen wir von Lenz und Liebe ein Duett.